Hey! Genug geträumt für heute. Sorry. War eine lange Nacht. Internetpornos. Wieso sind Sie nicht im Büro? Weil ein Computer im Büro steht und wenn ich mich einlogge, kann's romantisch werden. Bis mir die Hand abfällt.